الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تبرودا وشفاستن الإسلام. بس إن شاء الله تعالى دغت أنت غشت إن مصطلح الحديث. Letztes Mal hatten wir erklärt, was ist die Sunna. Heute werden wir weitere Begriffe der Hadith-Wissenschaft erklären. Das sind Grundbegriffe, die jeder kennen sollte. نعم. Von den طلاب العلم. Was ist der Sanad? Der Sanad, barakallahu fikum, in der Sprache bedeutet eine Unterstützung oder die Stütze oder die Lehne. Fachlich bedeutet es, barakallahu fikum, bei dem Hadith-Gelehrten, das ist die Überlieferungskette, die zum Metten führt. Also die bis zum Metten reicht. Der Metten ist der Überlieferungstext, den werden wir inshallah ta'ala noch deutlicher erklären. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, überliefert von Nafi' und Nafi' überliefert von Abdullah ibn Umar. Und Abdullah ibn Umar überliefert über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sagt. Also die Kette von Imam Malik bis zum Prophet, bevor der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, etwas sagt. Das Gesagte nennt man Metten. Und diese Kette von den Männern, die erwähnt worden sind, nennt man Sanad. Es ist die Überlieferungskette. Naam. Was ist der Isnad? Der Isnad, barakallahu fikum, sprachlich bedeutet das Anlehnen, zurückführen auf etwas oder jemanden oder das Stützen. Und es hat bei den Hadith-Gelehrten zwei Bedeutungen. Die erste, die Überlieferungskette, die zum Metten führt, wie barakallahu fikum, dieselbe Bedeutung wie der Sanad. Die zweite Bedeutung, das Zurückführen des Hadithes auf denjenigen, der seinen Überlieferungstext gesagt hat. Also auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder einen Sahabi unter der Erwähnung seines Sanad. Also unter seiner Überlieferungskette. Naam. Was bedeutet barakallahu fikum matan? Al-matan, barakallahu fikum, in der Sprache nennt man unter anderem ein harter, herausragender Teil der Erde oder der harte, erhöhte Teil der Erde. Naam. Fachlich bedeutet es, barakallahu fikum, das ist der Beginn jenes Teil des Hadithes, wo die Überlieferungskette bzw. wo die Kette der Überlieferer endet und der Text im eigentlichen Sinne beginnt. Was heißt das? Das heißt, Beispiel, Imam Malik überliefert von Nafi', von Abdullah ibn Umar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Jetzt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das ist der Überlieferungstext, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. طيب. Oder es kann auch bis zum einem Sahabi radiyallahu ta'ala anhu reichen. Also, die Überlieferungskette ist nicht gemeint, sondern der Überlieferungstext, das Gesagte, sei es von einem Sahabi oder sei es, barakallahu fikum, vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. طيب. Was ist Al-Musnad? Al-Musnad hat, barakallahu fikum, folgende Bedeutungen. Erstens, es hat genau dieselbe Bedeutung wie der Sanad, wie wir ihn erklärt haben. Zweitens, der Hadith, welcher auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit einem ununterbrochenen, verbundenen Isnad zurückgeht. Der Hadith al-Marfu'. Drittens, jedes Buch wurde hinsichtlich den Überlieferungen der einzelnen Gefährten getrennt angeordnet. Yani zum Beispiel, alle Hadithe von Abu Bakr. طيب. Dann alle Hadithe beispielsweise jetzt von Aisha. Dann alle Hadithe von Umar ibn al-Khattab. Dann alle Hadithe von Uthman. Dann alle Hadithe von Ali und so weiter. Nicht Themen geordnet, sondern Gefährten geordnet. Da gibt es ein bekanntes Buch, das ist der Musnad von Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Da hat er ungefähr 40.000 Überlieferungen erwähnt. Naam. Und das letzte heute, was wir lernen, ist inshallah ta'ala al-Musnad. Linguistisch bedeutet es, barakallahu fikum, kommt vom Verb asnada, was bedeutet, sich auf etwas zu stützen oder jemanden etwas zuzuschreiben. Fachlich bedeutet es, barakallahu fikum, bei den Hadith-Gelehrten, die Person, die den Hadith mit seinem Sanad überliefert. oder jener, der den Hadith mit seinen Isnad überliefert. Na'am, barakallahu fikum. Ich denke, das wird inshallah ta'ala heute reichen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.